Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Mark Zuckerberg verspricht uns auf großen Werbeplakaten ein besseres Facebook. Eine millionenschwere Anzeigenkampagne. Und die soll das Image von Facebook in der Öffentlichkeit wieder gerade rücken und Vertrauen zurückgewinnen. Ob das mit diesem besseren Facebook wirklich so stimmt, das hat in unserem Nachbarland Großbritannien gerade ein Undercover-Reporter überprüft. Der hat sich von Facebook als sogenannter Content-Moderator in einer Löschfarm anheuern lassen und seine Doku Inside Facebook, Secrets of the Social Network, die wurde gerade auf Channel 4 ausgestrahlt. Und sie hat drüben in Großbritannien im gesamten angelsächsischen Raum für fette Schlagzeilen gesorgt. Dazu bei mir im Studio unsere Netzreporterin Martina Schulte. Was hat er denn so Sensationelles herausgefunden, dieser Reporter? Also er hat herausgefunden, wieso Facebook bei Gewalt, Rechtsextremismus oder Hassrede öfter mal beide Augen zudrückt. Manchmal liegt es daran, dass solche Inhalte so formuliert sind, dass sie schlicht nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen. Manchmal liegt es aber auch daran, dass sie auf Seiten gepostet werden, die sehr viele Follower haben. Und das Ganze hat er undercover rausgefunden. Ja, der Reporter des britischen Channel 4 hat sich für seine Recherche von der Firma CPL Resources PLC in Dublin anheuern lassen. Das ist eine sogenannte Löschfarm, also ein Subunternehmen, bei dem zahllose Leute sich im Auftrag von Facebook jeden gemeldeten Facebook-Post anschauen und dann entscheiden, ob der jetzt gegen irgendein Gesetz oder gegen Facebooks Gemeinschaftsrichtlinien verstößt. Und schon während seines Einführungstrainings wurde eben dieser Undercover-Journalist mit fragwürdigen Richtlinien konfrontiert. Hast du mal ein Beispiel? Also zum Beispiel, wie eingangs erwähnt, eben diese Sonderregelung für Facebook-Seiten mit vielen Followern, die können halt eben von den Moderatoren von CPL, also von diesem Subunternehmen, nicht selber gelöscht werden, sondern die müssen an Facebook selbst weitergereicht werden. Zu diesen großen Seiten gehörten außer Medienunternehmen auch zum Beispiel der Facebook-Auftritt der rechtsradikalen britischen Partei Britain First. Die ist mittlerweile offline. Das heißt, dort konnte das Löschteam von CPL nichts ausrichten. Hass- und Gewaltposts blieben also stehen. Weiterhin hat dieser investigative Reporter recherchiert, dass die Moderatoren bei CPL von Trainern zum Beispiel angehalten wurden, rassistischen Content gezielt zu ignorieren. Was für rassistischen Content? Also als Trainingsmaterial wurde diesen neuen Moderatoren zum Beispiel ein Cartoon vorgelegt von einem Mädchen, dem wird der Kopf unter Wasser gedrückt und dann steht da der Untertitel drüber, wenn die erste Liebe deiner Tochter ein kleiner Negerjunge ist. Und sowas sollte halt eben nicht gelöscht werden, wurde halt eben im Einführungstraining gesagt. Und warum nicht? Also ein Mitarbeiter dieses Facebook-Subunternehmens soll halt eben gesagt haben, wenn man anfängt, so viel zu zensieren, verlieren die Leute das Interesse an der Plattform. Am Ende des Tages geht es darum, Geld zu verdienen. Was sagt Facebook dazu? Also Facebook hat zugegeben, dass der Reporter einiges rausgefunden hat, was eben gegen die eigenen Regeln verstößt. Facebook hat zudem gegenüber der BBC zugesichert, diese Sachverhalte zu untersuchen. Man wolle die Belegschaft bei diesem Facebook-Subunternehmen in Irland umtrainieren. Also wortwörtlich. Facebook verwehrte sich allerdings eben gegen den Vorwurf, dass man irgendwelche problematischen Inhalte dulde, um Kasse zu machen. Dem widerspricht allerdings in dieser Channel 4-Reportage, der frühere Facebook-Investor Roger McNamee. Er sagt nämlich in dem Film, gerade extremistische Inhalte seien sehr profitabel, denn gerade diese würden enorm viele aktive Nutzer anziehen. Das heißt, dieser Film zeigt sehr, sehr eindrucksvoll, wie lax Facebook seine Löschpolitik handhabt. Und in diesem Zusammenhang passt auch ganz gut ein meiner Meinung nach geradezu absurdes Interview, das Mark Zuckerberg gerade Kara Swisher vom Tech-Portal Recode gegeben hat. Darin sagt Zuckerberg auf die Frage, warum Facebook nicht härter gegen Verschwörungstheorien vorgehe, dass er nicht mal Posts von Holocaust-Leugnern löschen lasse, denn die würden ja nicht mit Vorsatz handeln. Kara Swisher, die wendet dann ein, ja, dass man im Fall von Holocaust-Leugnern sehr wohl eine Absicht unterstellen könne, woraufhin Zuckerberg, der selbst Jude ist, sagt, es sei schwer, deren Absichten nachzuvollziehen. Auch er sage manchmal falsche Sachen, wenn er in der Öffentlichkeit auftritt. Und dieser Film von Channel 4, über den Martina Schulte euch gerade erzählt hat, der steht noch 29 Tage auf der Seite des Senders. Den Link zu diesem Film haben wir euch über Twitter rausgehauen. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?